Werden alle Menschen auf die gleiche Weise auferstehen? Das natürlich nicht. Es wird ein großer Unterschied sein zwischen den Leibern der Auserwählten und den Leibern der Verdammten, denn die Leiber der Auserwählten werden ähnlich dem auferstandenen Christus die Gaben der verklärten Leiber besitzen, die der Verdammten eben nicht.